Übung 2. Beispiel. Kocht er seinen Kaffee selbst? Nein, er lässt seinen Kaffee kochen. Nein, er lässt seinen Kaffee kochen. Nein, er lässt seinen Kaffee kochen. Und jetzt Sie. Kocht er seinen Kaffee selbst? Nein, er lässt seinen Kaffee kochen. Repariert er sein Auto selbst? Nein, er lässt sein Auto reparieren. Schneidet er seine Haare selbst? Nein, er lässt seine Haare schneiden. Renoviert er seine Wohnung selbst? Nein, er lässt seine Wohnung renovieren. Putzt er seine Fenster selbst? Nein, er lässt seine Fenster putzen. Bügelt er seine Hemden selbst? Nein, er lässt seine Hemden bügeln. Weckt er sich selbst? Nein, er lässt sich wecken. Holt er sein Auto selbst ab? Nein, er lässt sein Auto abholen.